Wir machen dann langsam wahrscheinlich eine relativ ausführliche Berichterstattung dann. Und das mit der, wie ist das dann mit der Lizenz als Taxifahrer? Ist das irgendwie, gerade schlecht? Oder? Also ich fahre dann natürlich, wenn ich das wirklich sechs Punkte geben sollte, fahre ich dann ein bisschen tatsächlich ein bisschen mit der Zwangsjacke. Also wenn dann noch was dazu kommt, ja, danke. Ist auf jeden Fall dann so eine kritische Grenze schon. Und im Moment habe ich nicht. Tschüss.